Rosemund. Kriminalhörspiel von Jörg Michael Körbel. Diese Geschichte ist oft in den Kneipen erzählt worden, in unterschiedlichen Versionen. Welche Version der Wahrheit am nächsten kam, weiß man nicht genau, aber sicher ist, so oder so ähnlich ist es geschehen. Damals im Winter 89-90. Es war schon nach Mitternacht und Kosemund hastete in Berlin-Lichtenberg auf den Bahnsteig. Verdammter Mist! Wie komme ich jetzt nach Strausberg? Geh doch zu Fuß oder bleib hier. Feier ein bisschen. Meine Alte schlägt mich tot, wenn ich nicht nach Hause komme. Das musst du ihr abgewöhnen. Komm mal öfter nicht nach Hause. Idiot! Kosemund entschloss sich, zu Fuß zu gehen. Aber selbst wenn ihn ein Auto mitnehmen würde, er würde seine Vorortzug in Strausberg nicht mehr erreichen in dieser Nacht. Also müsste er ein Auto nach Münchenberg erwischen und von dort noch weiter über Seelow bis in seine Gegend hinein, also fast bis zur Oder. Du wirst noch an meine Worte denken! Ihr kennt mich alle mal. So viel Ehre an sich hat der Autofahrer im Leib, dass mich einer mitnimmt in so einer Nacht. Denn es war doch recht kalt. Die Straße aus Berlin heraus in Richtung Osten an vielen Stellen vereist und glatt. Und ab und zu gab es ein leichtes Schneetreiben. Aber warum hatte er sich verspätet? Und was hatte er überhaupt zu suchen in Berlin? An diesem Wintertag 70 Kilometer von zu Hause? Nichts. Es war nichts Besonderes. Er hatte nichts zu tun in Berlin. Er hatte sich einfach nur eine kleine Kneipentour durch den Westteil der Stadt genehmigt, wie schon einige Male, seit die Mauer weg war. Seine Johanna war dafür nicht zu haben, aber er saß gern für ein paar Stündchen vor den vielen neuen Biersorten in drei oder vier der vielen für ihn neuen Berliner Kneipen, die es jetzt gab. Da gönnt man sich mal ein Bierchen mehr als sonst. Schon fährt einem die S-Bahn vor der Nase weg. So trieb er die breite Autostraße durch Lichtenberg entlang durch die Nacht. Drei- oder viermal raste ein Personenwagen an ihm vorbei, aber keiner hielt an. So war er schon fast bis nach Biesdorf gekommen, als er ein ganzes Stück hinter sich merkwürdige Geräusche hörte. Von einem Gelände seitwärts der Straße näherte sich in schneller Fahrt ein Lastkraftwagen. Und hinter ihm bogen mehrere Pkw auf die Fahrbahn ein mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Hallo, was geht denn jetzt los? Sie jagten hinter dem Lkw her, versuchten ihn zu überholen und auszubremsen. Und gleichzeitig fielen Schüsse. Was soll denn das? Was machen die denn da? Plötzlich, keine 30 Meter hinter Kosemund, kam der Lastkraftwagen ins Schleudern. Weil die Straße glatt war oder aus anderen Gründen, stellte sich quer und zwang seine Verfolger scharf anzuhalten. Ein Mann sprang heraus, stellte sich breitbeinig auf die Straße und feuerte aus einer Maschinenpistole auf die Personenwagen, die ihn verfolgt hatten. Der eine wendete, raste davon. Der zweite war mit zersplitterten Scheiben stehen geblieben. Nichts rührte sich dort. Es wurde wieder still. Kosemund lief hin. Natürlich mehr, um zu helfen, denn aus Neugier. Komm her. Alter, schieb mich hoch. Oh, es hat mich erwischt. Scheiße. Die da sind erledigt, aber die anderen. Komm zurück und knallen uns beide ab. Kannst du den Laster hier fahren? Klar, ich habe ja selbst mal. Mach schnell, ich hat's erwischt. Ich knall uns ab. So war Kosemund, dank einer verpassten S-Bahn wegen eines Bierchens mehr als sonst, in eine merkwürdige Situation geraten. Der Lkw-Fahrer, blutend, kämpfte gegen die Bewusstlosigkeit an und war über den Beifahrersitz gesunken. Schnell, Alter, fahr doch. Ah ja, aber wohin? Ach, immer. da lang. Immer da. Raus. Raus aus der Stadt. Und da mit seinem immer da lang, der Mann aus dem LKW durchaus in Kosemunds Wunschrichtung zeigte, ließ er sich nicht weiter bitten. Also saß er plötzlich hinter dem Lenkrad eines Lastkraftwagens neben einem bewusstlosen Fremden und fuhr in Richtung Oder aus Berlin heraus über die winterliche Landstraße, etwas verwirrt und beinahe ernüchtert. Ein Gespräch mit dem verletzten Mann war nicht möglich. Er lag auf dem Beifahrersitz, bewusstlos. Nach ein paar Kilometern hatte Kosemund angehalten, hatte versucht, ihn wachzurütteln. Und er hatte sich bemüht, einige der blutenden Wunden zu verbinden, mit allem, was der Sanitätskasten des LKW hergegeben hatte. Dann hatte er sich wieder ans Steuer gesetzt, um so schnell wie möglich das nächste Krankenhaus am Weg zu erreichen. Und jetzt dachte er nach. Ihm fiel ein, der Lastkraftwagen und die Verfolger waren von einem Gelände gekommen, das bekanntermaßen der Staatssicherheit gehörte, die seit einiger Zeit nichts mehr zu sagen hatte. Man hatte ja die wichtigsten Gebäude besetzt und alles, was sich dort befand, unter Kontrolle genommen. In was für eine Geschichte war er geraten? Und was kutschierte er auf diesem LKW durch die Gegend? Du, sag mal, zu welcher Partei gehörst du? Ich meine... Er weiß es auch nicht. Kosemund hatte durchaus das Gefühl, in eine lebensgefährliche Lage geraten zu sein. Wenn man den LKW warum auch immer verfolgte und einholte, was würde mit ihm geschehen? Sollte er anhalten, aussteigen und sich aus dem Staub machen? Er hatte keine Angst um sich, dazu war er schon zu alt. Aber dem Verletzten musste man helfen, bevor man es vorzog, sich selbst aus allem herauszuhalten. Kosemund sah immer wieder in den Rückspiegel. Und es waren schlimme Augenblicke, als sich in dieser einsamen Nacht zweimal Lichter von hinten näherten. Aber diese Autos überholten ihn nur und verschwanden wieder. Du Kuppel, die werden uns erwischen, wenn wir uns nichts einfallen lassen. Der Mann, der noch immer krampfhaft seine Maschinenpistole hielt, röchelte nur ab und zu. So entschloss sich Kosemund, den sichersten Weg zu gehen. Und da er die Gegend bis zur Oder wie seine Westentasche kannte, lenkte er den LKW mit seiner vielleicht sehr gefährlichen Fracht und dem auf den Tod Verwundeten über Nebenstraßen und selten benutzte Landwege durch die Winternacht weiter in Richtung Osten. Guten Morgen, es ist 5 Uhr und eine Minute. Wer jetzt noch nicht aus dem Bett gefallen ist, sollte sich beeilen, oder? Es ist noch ein bisschen frisch, um nicht zu sagen eiskalt draußen. Denn der Frühling stellt sich wie immer erst kurz vor dem Sommer ein und so weit sind wir noch nicht. Aber wen stören die 2-3 Grad Minus und das leichte Schneegestöber heute Morgen, wenn die Arbeit ruft und die lieben Kollegen? Also raus aus den Federn und hinein in die Kälte, meine Damen und Herren. Halt, wer noch ein paar Minuten Zeit hat, hier kommt unser Frühsport. Du kannst mich mal. Südafrikas und die schwarzen Organisation ANC. Und du auch, Kosemund. Oh, wenn ich dich in die Finger kriege, kannst du dein Testament machen. Er dreht sich rum wie ein Teenie, der alte Bock. Man kann nicht schlafen vor Aufregung. Der Frühstücksschnaps ist gestrichen, da kannst du betteln, bis du schwarz wirst. Schon der zweite Ausflug diese Woche. Und jetzt wird schon weggeblieben über Nacht. Das glaubt mir ja keiner, wenn ich das erzähle. Ja, jetzt geht's los, denken viele. Jetzt ist die Mauer weg, da wird nochmal auf die Pauke gehauen. Das könnte dir so passen, Kosemund. Ich leg dich an die Kette. Du kommst zu Napoleon in die Unnöte. Na bitte, jetzt geht's los. Jetzt halt deine Knochen fest und mach den Hintern frei. Was kommt denn da für ein Gespenst? Der kann sich ja kaum noch auf den Beinen halten. Na, gleich kannst du nicht mal mehr auf allen Vieren kriechen. Komm rein, Kosemund. Zier dich nicht. Schnaps. Nein. Was? Nein. Ich bin keine Kneipe. Und ich will auch nicht bezahlen, also her damit. Aber der zweite ist gestrichen. Guten Nacht. 40 Jahre, ein Kerl wie ein Kavalier. Und jetzt muss man sich das gefallen lassen. Im hohen Alter. Ich verstehe heute nur Bahnhof. Wo warst du? Im Puff, wo sonst? Warum sagst du das nicht gleich? Warum muss man dir alles aus der Nase ziehen? Na geh, schlaf dich aus. Der Zug war weg, die S-Bahn war weg, ich bin zu Fuß gelaufen. Herrgott nochmal. Was treibst du dich um diese Zeit in der Küche rum? Ich bin beinahe erfroren heute Nacht. Die Kellnerin ist nicht gekommen, da habe ich die letzte S-Bahn verpasst. 10-mal habe ich auf mich aufmerksam gemacht, aber sie hat mich nicht gesehen. So eine Rothaarige. Sie hat dich nicht gesehen? Du darfst dich nicht immer so klein und krumm machen. Streck die Brust raus. Das ist jetzt gefragt. Sagen Sie auch im Radio. Haben Sie noch irgendwas im Radio gesagt? Trink erst mal deinen gestrichenen Morgenschnaps. Du bist ja noch ganz aus dem Häuschen. Und dann war da noch die Schießerei auf der Straße. Und dann haben sie eine Elefantenherde über die Straße getrieben und du hast den Zug verpasst. Ich hab den Toten vor dem Krankenhaus abgelegt. Hab geklingelt und gehupt und bin weggefahren. Er hat nicht mehr gelebt. War nicht zu retten. Ich hab ihn verbunden. Er hat bis zum Schluss geatmet. Dann nicht mehr. Da war nichts zu machen. Der war totgeschossen. Kein Arzt hätte den gerettet. Und er konnte mir nichts mehr sagen. Wir müssen jetzt alles allein regeln. Gib mir die Flasche. Wenn ich die Rothaarige erwische. Vergiss es. Was? Ich spinne nur ein bisschen. Hab ich alles nur geträumt. War ein Bierchen zu viel. Aber ich sag dir, ab heute haben wir den Teufel am Halse. Das wird nicht wieder das Leben, das es mal war. Damit musst du dich abfinden, Alte. Was quatschst du denn da für ein dummes Zeug? Was muss ich mir hier für einen Mist von dir anhören? Die haben sie doch ins Gehirn geschissen da, in deinem West-Berlin. Da fährst du nicht mehr hin. Du bleibst zu Hause. In der Kaufhalle hier gibt's auch 10 Sorten Bier jetzt. Wie sieht überhaupt dein Mantel aus? Da ist ja lauter Dreck und Blut dran. Blut? Ist das von dir? Zieh dich aus. Ja, ja. Das ist Blut. Nicht meines. Jetzt will ich alles wissen. Ich bin müde wie ein Hund. Trink doch endlich mal einen Schnaps, Kerl. Man kann ja nicht mit ansehen, wie du durchhängst. Der LKW steht drüben in der Feldscheune. Jetzt schneit es. Da verschwinden die Spuren. Ich bin mit der Taschenlampe mal hinten raufgeklettert und hab nachgesehen. Aber vorne ist alles voller Blut. Das Ding muss weg. Die finden uns und bringen uns beide um. Den Fahrer haben sie schon erledigt. Wo wollte der damit hin? Kannst du mir das sagen? Nein, kann ich nicht. So ist das. Wir wissen zu wenig. Und besonders ich. Reg dich nicht auf, ich erzähl dir ja alles. Vorher muss ich mich hinhauen. 100 Säcke bis oben voll mit Akten. Und so, an diesem Morgen nach dieser Nacht, legte sich Kosemund nieder, wühlte sich in seine Kissen und Decken, um zu schlafen und vielleicht im verdienten Schlaf über alles nachzudenken. Seine Frau Johanna ließ er in der Küche zurück. Da blieb sie sitzen auf ihrem Stuhl, wie von einem langen Blitz gestreift, und überlegte, ob sie sich über Kosemund ärgern sollte oder ob es ein furchtbares Körnchen Wahrheit gab an dem, was er so konfus berichtet hatte. Natürlich, sie glaubte ihm jedes Wort, aber sie konnte noch keine Zusammenhänge erkennen. und hatte das dumpfe Gefühl, die Folgen dieses nächtlichen Abenteuers nicht im Entferntesten einschätzen zu können. Was will dieser Mann von mir? Ist in eine Geschichte geraten, davon gibt's ja im Moment genug. Und erzählt mir beinahe alles haarklein, anstatt es für sich zu behalten. Warum sagt er nicht, ich war blau, hab den Zug verpasst, fertig? Nein, er muss mich unruhig machen. Mischt sich in Schießereien ein und liefert Tote irgendwo ab. Zu dieser Zeit wusste jedermann im Land, um was für Akten es gehen konnte. Das Wort Akte war eins der gängigsten geworden. Viele Leute hatten eine bei der Staatssicherheit, von der sie wussten oder nicht wussten, in der sie vermerkt waren als Mitarbeiter oder als Beobachtete. Vielleicht als beides. Viele Akten wurden gefunden und viele verschwanden. Manche Berge von Akten hat man nie wieder gefunden. Und was war mit dem LKW in der Feldscheune? Was hatte Kosemund vor? Der war inzwischen fest eingeschlafen. Aber in den Minuten vor dem Einschlafen, fast schon im Traum, kamen ihm doch noch ein paar große Ideen und Visionen. Ja, wie sein Leben einmal war, würde es nie wieder sein. Warum auch? Er war ein Bauer, ein kleiner, unbekannter Mensch, jetzt schon in Rente, ein alter Mann ohne besondere Wünsche, außer... Aber seine Leidenschaft für Westberliner Bierkneipen ist bekannt. Und jetzt... Schon gegen Ende des Lebens könnte es noch zu einigen Wundern kommen. Vielleicht zu einem ungeahnten und nie erträumten Aufbruch in andere Bereiche des Lebens. Die Welt war ja inzwischen viel größer und weiter geworden. Und was vor ein paar Wochen noch unmöglich erschien, war inzwischen eingetreten. Und das war alles erst der Anfang. Ja, und Johanna? Sollte er sie mitnehmen in dieses neue Leben? Oder würde sie ihm da lästig werden? Nein. Und das war der letzte Gedanke vor dem Schlaf. Er nimmt sie mit. Sie ist es wert. Immerhin ist sie seine Johanna. Hallo! Macht mal auf! Oder pennt ihr noch? Ist heller Tag! Mach nicht solchen Lärm, Gummiglatze. Johanna! Ich will nur mal kurz was fragen. Ja, macht mal auf! Polizei! Seid ihr beiden zu Hause? Wo brennt's denn? Die Polizei, siehst du ja. Horst hat mal wieder seine Paradeuniform an. Obwohl wir ja gar keine Polizei mehr haben. Ich rede nicht solchen Quatsch. Du hast wohl schon wieder am frühen Morgen. Wo ist denn dein Alte? Johanna. Horst will nur mal was fragen. Die suchen überall... Halt jetzt mal den Mund. Wir haben einen Anruf bekommen vom Kreis oder so. Und da sollen wir mal rumgehen und fragen, ob jemand was gesehen hat. Aha. Habt ihr Schnaps im Haus? Wir haben nichts gesehen und Schnaps haben wir auch nicht im Haus. Kosemund, soll mal herkommen. Der Horst will ihn was fragen. Oder schläft er noch? War er gestern wieder auf Tour? Gummiglatze, halt jetzt mal den Mund. Da steht ja die Flasche. Und noch halb voll. Dein Alter muss krank sein. Lass die halbvolle Buddel stehen. Er schläft. Und da sollen wir mal rumgehen und fragen... Ich hab's schon gesagt, nichts gesehen. Du weißt ja noch gar nicht, was du nicht gesehen hast. Nein, natürlich nicht. Wir suchen einen geklauten LKW, mehr nicht. Hol doch mal den Kosemund. Ich muss noch ein paar Häuser abklappern. Nein, den kann ich jetzt nicht wecken. Den kannst du nicht wecken? Ja, warum denn nicht? Mann, ist das kalt heute, oder? Nehmt euch einen Schnaps und dann haut beide wieder ab. Nicht für mich. Ich bin ja heute mal im Dienst. Unsinn. Willst du dich im Dienst erkälten? Hast recht. Das mache ich aber nur ungern. Das ist bei mir nicht üblich. Hast du mal ein Gläschen für mich? Was denn für ein LKW? Das wissen nur die da oben. Aber wenn dein Mann wieder in Berlin war, und ist erst spät zurück. Vielleicht hat er ja da... Der LKW soll in der Nacht irgendwo und so weiter. Am Krankenhaus haben sie einen Toten gefunden. Prost! Was? Ja, davon weiß ich noch nichts. Darüber wurde nichts telefoniert. Woher weißt du denn das? Na, dann macht mal was gegen die Erkältung. Das haben sie in der Kaufhalle gesagt. Da war ich heute früh Milch holen. Milch? Einen Toten. Sieh mal an. Na, dann schönen Dank für das Schnäpschen. Ich muss noch hier und da mal hin und so weiter, ob irgendwo so ein schwerer Laster lang ist. Klar! Da waren ja auch Reifenspuren. Hab ich doch gesehen und nicht auf der Straße. Trink noch ein Schlückchen und dann geh mal nach Hause und leg dich aufs Ohr, Gummiglatze. Du fällst uns sonst noch in den Graben. Spuren von Reifen? Klar habe ich sie heute früh gesehen, als es gerade anfing zu schneien. Da hinten auf dem Weg zu eurer Feldscheune. Ist nicht wahr. Warum sagt mir das keiner? Noch ein Gläschen? Müssen wir gleich mal hin. Gummiglatze, du zeigst mir jetzt mal die Stelle, wo du diese Feststellung getätigt hast, oder spinnst du wieder? Ich spinne? So war ich. Ich hol jetzt Kosemund. Ich weck ihn. Ihr wartet hier. Guck mal, er hat die Flasche ganz allein gelassen. Finger weg. Ist doch kaum noch was drin. Wir müssen jetzt ganz nüchtern bleiben und die Ohren steif halten. Die haben am Telefon was gesagt von Großalarm. Weg. Er ist weg. Verschwunden. Das Bett ist leer. Der ist spurlos verschwunden, der Kerl. Dieser Hund. Und ich weiß nicht, wohin. Nur eine Stunde hatte Kosemund geschlafen. Dann war er aus seinen finsteren Träumen aufgeschreckt, hatte aufrecht im Bett gesessen und nachgedacht. Wenn alles so war, wie er vermutete, würden die, denen die Säcke abhanden gekommen waren, nicht ruhen. Sie würden suchen, bis sie fanden, was sie suchten. Und dann würden sie auch ihn finden. Aber davor hatte er keine Angst. Viel schlimmer wäre für ihn gewesen, das, was er einmal in den Händen hatte, wieder weggeben zu müssen. Es war ein Schatz. Es musste ein Schatz sein. Und wer einen Schatz besitzt, hat das unzähmbare Bedürfnis, ihn zu betrachten und sich an seinem Glanz zu erfreuen. Ohne die Gefahr, die jeder Schatz für seine Besitzer auch bedeutet, zu vergessen. Durch die Gärten und das Wäldchen, immer über möglichst schneefreie Stellen, schlich er sich, obwohl es schon hell wurde, zur Feldscheune. Er verriegelte sie von innen und kletterte mit seiner stärksten Taschenlampe auf die Ladefläche des Lastkraftwagens. Das sind ja feine Sachen, die uns dazu gelaufen sind. Schau an, schau an. Namen. Namen von Menschen. Das sind Berichte, ja, das sind Berichte von Leuten über Leute. Alles ein bisschen durcheinander, aber das kann in eine Ordnung gebracht werden. Hier sind ja nur Fetzen. Durcheinander geworfene Blätter. Aber da sind Akten. Schöne, vollständige Akten. Namen, schöne Namen, das ist alles sehr interessant. Und was haben wir? Hier? Den Namen kenne ich gut. Ja, hier haben wir alles. Bekannte Namen und Namen von Unbekannten. Und alle schreiben sich die Finger wund übereinander. Ja, das ist ein Goldschatz. Das ist schlimmer als Dynamit. Und sowas Interessantes wollten die beiseite bringen? Für wen? Kosemund ahnte, dass er nur wenig Zeit hatte. Er wusste auch, dass 100 Säcke voller solcher Akten, die so viele Geheimnisse bargen, für einen einzelnen Mann zu viel waren. Das ist verrammelt. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Such mal eine Ritze. Vielleicht gibt es was zu sehen. Ich sehe nichts. Wieso siehst du denn nichts? Ich sehe doch was. Mir verschwimmt's von den Augen. Na, streng dich mal ein bisschen an. Ich brauche dich als Zeugen. Siehst du denn nichts? Doch, jetzt sehe ich's auch. Zwei oder drei Lastwagen stehen da drin. Einer muss der Geklaute sein. Idiot, das ist nur einer. Du Gummiglatze. Welcher? Der Geklaute? Das können wir erst feststellen, wenn wir eine telefonische Meldung gemacht haben. Ich würde ja gern noch wissen, was drauf ist. Das übersteigt meine Kompetenzen. Deine was? Noch nie was von Kompetenzen gehört? Schweinereien. Na bitte, da haben Sie uns schon. Sie haben uns... Aber sie kriegen uns nicht. Tja, Kosemund, das eine weißt du sehr genau. Du bist der Hase. Aber wer deine Jäger sind, das weißt du nicht. Das können die einen, aber auch die anderen sein. Ich bin ein harmloser Rentner, ein Kuhbauer von hinterm Wald, aus dem letzten Winkel. Ich weiß nichts, ich verstehe nichts. Gerade deshalb wäre es das Beste, den Schatz abzuliefern, oder? Wem gehört das Zeug? Letzten Endes gehört das Zeug dem Volk, und das Volk bin ich. Ich habe ein Recht darauf zu wissen, was drin steht. Jede Einzelheit. Wer hat denn nun wen bespitzelt und warum? Und warum ist das Zeug herrenlos geworden? So herrenlos, dass sich Leute dafür gegenseitig totschießen. Gib es ab. Gib es dem Staat. Welchem Staat? Wir haben keinen mehr. Und ein neuer ist noch nicht da. Dann gibt es noch einen einzigen, nämlich den wichtigsten Grund, das nicht zu verstecken, was allen gehört. Was soll das für ein Grund sein? Die werden das kriegen, die es nicht haben dürfen. Und dann erfahren wir nie, was drinsteht. Man wird's in dunklen Kellern verschwinden lassen und von vorn anfangen. Die ein großes Maul hatten, die werden dann bald wieder ein großes Maul haben, oder? Waren das nicht immer dieselben Leute? Jetzt haben wir sie mal am Kragen. Zittern sollen sie, fürchten sollen sie sich. Dass Kosemund ein anderer Mensch war als die, dass Kosemund nicht so werden würde wie die anderen, dass er ohne einen solchen Schatz leben könnte, die paar Jahre noch. Und Kosemund hockte auf der Ladefläche des Lastwagens zwischen 100 Säcken vollgestopft mit Geheimakten, die verschwinden sollten oder die nicht verschwinden sollten, weil andere anderes damit vorhatten. Er starrte auf die Papiere und dachte 10 oder 15 Minuten nach. Und dann wusste er, was das Richtige war für ihn, was er tun und was er lassen sollte. Kosemund, du bist ein Dummkopf. Von einer rothaarigen Kellnerin lässt du dich herumschubsen, rennst zu langsam die Treppen zum Bahnsteig hoch und siehst die letzte S-Bahn nur noch von hinten. Dann läufst du auf die Landstraße und lässt dich in Schießereien mit der Stadtsicherheit verwickeln, kutschierst auf einem Lastwagen voller sinnloser Altpapiere Tote durch die Gegend, versteckst den Unsinn in der eigenen Scheune und zum guten Ende wirst du von der Polizei umzingelt und ein besoffener Dorftrottel lässt dich hochgehen. Und warum das alles? Jetzt kommt eine neue Zeit und wir haben keine Lebensversicherung. Ach, das ist es. Du willst die alle erpressen, die Dreck am Stecken haben. Wie brutal du das sagst. Man braucht jetzt Eigeninitiative, mehr nicht. Ich brauche keine, ich bin gesund. Ja, aber ohne die gibt's bald keine Brötchen mehr. Das hast du nur noch nicht kapiert. Sei froh, dass du jemanden hast, der dir das erklärt. Du denkst ja, dir kann keiner deine Küche wegnehmen und deine Hühner. Da hast du dich aber geschnitten. Die Leute sagen schon, der Graf kommt bald zurück. Da soll sogar neulich einer durchs Dorf gefahren sein, in einem dicken Auto mit so einer Familiennase. Und die haben gute Nasen. Wie ich gesagt habe, ein Dummkopf bist du. Wir kriegen bald die Wiedervereinigung, das Westgeld, die Freiheit und dann können wir Urlaub in Mexiko machen. Das siehst du nicht. Wen interessieren denn da noch diese alten Akten? Mich nicht. Willst du die alle ins Gefängnis stecken, die gespitzelt haben? Dann wirst du kaum noch Leute auf der Straße sehen. Ja, man kann mit dir nicht reden. Du bist zu alt für ein kleines Abenteuer. Darauf kannst du deinen Hintern verwetten. Dann muss ich das alles ohne dich machen. Nimm dir die Rothaarige dazu. Darauf kann ich auch alleine kommen. Na los, setz dich auf deinen Lastwagen, fahr damit auf den Marktplatz. Die berühmtesten Namen habe ich da gelesen, wie einer über den anderen berichtet hat. Herrlich, sag ich dir. Und ich hab noch nicht mal einen Zipfel erwischt. Die kommen doch alle bald wieder nach oben und haben wieder die große Fresse. Das muss man festhalten. Alte, das ist noch mehr als Moral, viel mehr, das ist ein Riesenspaß. Den darf man nicht verschenken. Wenn da einer die Schnauze aufreißt und sagt, guckt mal, ich habe immer gegen die Diktatur gewählt, ja, dann sagt Kosemund, Hier, gegen deine Mitmenschen hast du gewühlt. Deinen Chef hast du angeschwärzt, damit du selbst Chef wirst. Deinen Nachbarn verraten, weil der Hund zu laut bellt. Deinen Bruder hast du ins Gefängnis gebracht mit deiner Petzerei. Hast dich an Vater und Mutter gerecht für die Backpfeifen in der Kindheit. Und was es da so alles gibt. Frau, kapierst du nicht? Das ist eine Komödie. Ich will vielleicht gar nicht reich und berühmt werden. Ich will meine Kneipe, mein Bierchen und nochmal einen saftigen Spaß im Leben. Nein, das kapier ich nicht. Oh, versuch's doch mal, Johanna, sei nicht so verknittert. Den ganzen Modder aufrühren, man wird krank davon. Dann zieh doch gleich auf den Friedhof um. Und so diskutierten sie noch ein Weilchen hin und her, eine Stunde oder auch zwei, und sie kamen nicht zu einer gemeinsamen Idee. Warum auch? Denn die Ereignisse nahmen ihren Lauf, ohne danach zu fragen, ob diese beiden Menschen sich einig werden konnten oder nicht. Denn Horst, der Dorfpolizist, hatte, wie es seine Pflicht war, in die Kreisstadt telefoniert. Und von dort war auf unsichtbaren Kanälen die Nachricht über den Fund in der Feldscheune durchs Land gegangen. Oder vielleicht sogar um die Welt. Aber davon wussten die beiden alten Leute in der Küche nichts. Auch noch anderes Zeug habe ich gesehen. Fürs Ausland. Die Ohren haben mir geschlackert. Mach lieber ein bisschen mehr auf dem Hof. Da wirfst du einen Blick drauf und weißt Bescheid. Und das Dach ist undicht. Mir regnet es in die Suppe. Agenten, Agenten, Agenten. Aber frag mich nicht nach den Namen. Ein paar kennst sogar du. Ganz bekannte Leute. Deine Neugier bringt dich noch in die Klapsmühle. Und ich stehe da mit dem Garten. Nicht nur Papiere, auch ein paar Kisten mit allem möglichen. Tonkassetten und diese kleinen flachen, eckigen und runden Scheiben. Schluss! Ich häng mich auf. Dann erfährst du nie, wer alles was über dich gemeldet hat. Und da waren die Ereignisse schon ganz dicht vor das Haus gekommen. Schon am frühen Nachmittag, während Kosemund noch an der Zukunft malte, schien alles entschieden zu sein. Hier also ging das Abenteuer frühzeitig zu Ende. Wer es auch sein mochte, die Polizei, die alte oder eine neue, die Staatssicherheit, die es nicht mehr gab, eine fremde Macht, die eine oder die andere, oder nur einfache, schlaue Diebe, Kosemund hatte das Ende seiner neuen Karriereleiter schon erreicht. Na, lass sie rein. Vielleicht renne ich noch hin und reiß vor denen die Tür auf, die gar nicht abgeschlossen ist. Kosemund, du bist der größte Dummkopf, den ich jemals geheiratet habe. Herein! Guten Tag. Wer von Ihnen ist Herr Kosemund? Na, könnte der hier sein. Und das da ist seine Frau. Gut. Herr Kosemund, Sie haben eine Scheune abseits vom Haus. Wo ist die? Sagen Sie schnell, dann passiert Ihnen nichts. Vielleicht will ich aber, dass mir mal was passiert. Die blöde Feldscheune. Kein Wort, Alte, oder ich prügel dich windelweich. Sie hören's ja. Sie verprügeln Ihre Frau? Wir sind hier auf dem Land, da kennen wir nichts. Zeig ihm mal, was eine Männerfaust ist. Hm, dazu haben wir keine Zeit. Es gibt andere Möglichkeiten. Hilfe! Sie haben den Zündschlüssel für den Lastkraftwagen? Sie haben den Fahrer erschossen? Ich war's. Und er war ein Verräter. Er wollte mit den Dokumenten reich werden. Dazu flieht er in Richtung Osten. Ho, Johannalein, keine Bange. Die Typen sind nicht echt. Mal sehen, ob die uns abknallen. Baller los, du Nulpe. Kommt ihr von der Stasi, die den Schwanz eingezogen hat? Wir sind das Volk, die Johanna da und ich. Schießt mal aufs Volk. Die machen mir meine Küche kaputt. Ich kauf dir eine neue. Dich knall ich nieder, Bauer. Das wirst du sehen. Die Freiheit hab ich jetzt. Früher war es mir verboten. Oder du rückst den Lastwagen jetzt raus und wir gehen als friedliche Feinde auseinander. Gib ihm doch eins auf die Nuss! Er soll uns nur schnell die Scheune zeigen. Wir haben keine Minute Zeit. Lass mich das machen. Frau Kosemund, was sagen Sie zu Ihrem Mann? Ein bisschen senil schon, was? Reden Sie mal gut zu. Ich gebe euch 3 Sekunden. Also, Alter, ich red dir gut zu. Wer meine Frau anrühret, holt sich ein blaues Auge. Und für solche Leute haben wir uns abgerackert. Scheiß drauf! Bleibt ganz ruhig. 1. Los, Kosemund, zeig ihnen, wo unsere blöde Scheune steht. Sie kommen hier hereingeplatzt, bedrohen uns mit Pistolen. Ihr wolltet doch Amerika besiegen. Jetzt werdet ihr mit 2 alten Leutchen nicht fertig? Ich muss ja so lachen. Die junge Frau kenne ich, die ist aus dem Nachbardorf. Und jetzt wollen die uns umschießen. Sei still. Nehmen Sie sich, was Sie haben wollen, aber ich bring euch nicht hin. 2. Entschuldigung. Das kann er sich hinter den Spiegel stecken. Und jetzt ich. Drei. Hauen wir ab. Ich hab die Scheune gefunden, leer. Kosemund, was hast du mit den Dokumenten gemacht? So ein Kuhbauer hat mir erzählt, vor einer Stunde waren sie da, haben alles abgeholt. Polizei? War aus dem nicht rauszukriegen. Gehen wir. Du hast gewonnen, Alter. Man wird dich im Himmel belohnen. Hier auf der Erde solltest du die Schnauze halten. Diese jämmerliche Gestalt hat uns die Sache vermasselt. Kannst du mal zuschlagen. Mir tut die Hand weh. Diese Sorte Mensch soll alles kriegen. Schmeißen wir es ihnen doch hin. Raus hier. Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Du bist doch auch aus dieser Gegend, oder? Leider. Neandertaler. Aber ich kenne seine Frau, die Johanna. Die hat ja im Kreis jahrelang für uns berichtet. Na, ich koch mal Kaffee. Was hat diese Dame da eben gesagt? Welche? Die Rothaarige, die dir eine geklebt hat? Nein, die andere, der ich fast eine zurückgeklebt hätte. Kann ich nicht verstehen, der Wasserkessel. Die hat da im Weggehen was Merkwürdiges gesagt. Na, da merkst du doch. Johanna. Ja, was gibt's denn? Spuck's aus. Ich muss mal mit dir reden. Vergiss es nicht. Nein, ganz ernsthaft. Ach, da kommt Besuch, auch das noch. Schnaps, Dalli Dalli. Lieber Freund, liebe verehrte Johanna, das war ein schwerer Tag. Und nun, da ich außer Dienst bin, könnte ein Glühwein oder etwas ähnlich Sanftes nicht schaden. Ach, Quatsch nicht, das war ein beschissener Tag. Kosemund, du hast uns geleimt. Nein, so kann man das nicht sagen. Ich koche gerade Kaffee. Nee, für mich kein Kaffee. Bin herzkrank. Hol eine Flasche, Johanna. Was für ein Wunder. War die Polizei in meiner Scheune? In welcher Scheune? Ein stattliches Aufgebot. Das Sondereinsatzkommando, Panzer, Kanonen und so weiter. Hab nichts gesehen, nichts gehört. So. Prost! Allerseits. Prost! Ich sag lieber nichts. Und hat man den LKW abgeholt? Welchen LKW? Was meint der? Ja, genau, das ist der Punkt, meine Lieben. Die Scheune. Also, du weißt, ich meine, deine Feldscheune da hinten, ja, da war nichts drin. Ich kenne überhaupt keine Scheune da hinten. Man war doch sehr enttäuscht. Noch ein Schnäpschen? Ich trinke nie. Komm, gib her. Sehr enttäuscht, das muss man so sagen. Wir haben auch nie was gemeldet. Es war eine Falschmeldung von mir. Nur von mir. Wir müssen uns verguckt haben. Quatsch. Ich war selbst dabei, als ihr... Ich war doch drin. Ich habe euch von drinnen gesehen mit eigenen Augen. Auch du kannst irren, Bruder. Und jetzt haben wir uns selbst gebeten, alles zu vergessen. Noch ein Schlückchen, Frau Johanna? Na, selbstverständlich. Für mich nur ein doppeltes Schlückchen mehr nicht, bitte. Raus! Raus! Raus! Verschwindet, ihr Idioten! Raus aus meinem Haus! Die Herrsche hoch! Weg hier, sag ich. Na nu, ich verstehe. Ich bitte um Entschuldigung. Er zeigt mich verschluckt. Wir können wirklich nichts dafür, dass sie nichts gefunden haben. Ungeziefer, diese Nachbarn. Gib mir eine Büchse Bier. Bitteschön. Hör mir gut zu, Johanna. Ich weiß nicht, wer du bist, obwohl wir 40 Jahre zusammenhausen. Die ganze Welt will klüger sein als Kosemund, stimmt's? Vielleicht ist sie's. Irrtum. Schon vor 10 Jahren oder so haben sie's im Birnbaum geschwafelt. Was geschwafelt? Was sie da vorhin gesagt hat. Die junge Frau aus dem Nachbardorf, die mit der kräftigen Faust. Du und Spitzeln. Dem Paul, der letzten Winter vor seiner Haustür in der Pfütze ersoffen ist, habe ich eins aufs Maul gegeben, damals im Birnbaum. Und erledigt war die Sache. Dieses Weibstück spinnt doch. Die lügt. Wie du meinst. Ich muss mich überhaupt nicht verteidigen. 30 Jahre habe ich in der Verwaltung zu tun gehabt. Da sind auch mal solche Herren gekommen. Na und? Gleich kommen Gerüchte auf. Ich will dir glauben. Das brauchst du nicht. Das habe ich nicht nötig, dass du mir glauben musst. Und wenn doch? Dann ist es aus mit uns. Dann können wir nicht mehr zusammenleben. wenn du kein Vertrauen zu mir hast. Nach 40 Jahren. Überhaupt verstehe ich dich nicht. Das nennst du wohl noch Glück gehabt. Versteckst einen ganzen LKW mit Dokumenten, die dich nichts angehen. In unserer Feldscheune. Wühlst drin rum in dem Mist im Leben anderer Leute. Willst Schuldige finden und vielleicht Geld aus denen rauspressen. Was ist mit dir passiert? Bist du verrückt geworden da in deinen Kneipen da in West-Berlin? Du bist ja krank. Ich hab mein Leben lang ehrlich gelebt, ganz egal, was ich gemacht habe. Kapierst du das? Nein, du bist stumpfsinnig. Du säufst dein Bier und deinen Schnaps und rennst dem schönen neuen Glitzer hinterher. Du bist am Ende. Du bist so gut wie tot. Mit sowas kann man nicht zusammen sein. Ich hab dich immer geliebt. Und ich werde dich immer lieben. Aber nicht so. Nicht so, wie du jetzt bist. Und wenn du in 10 Jahren zurückkommst, werde ich dich immer noch lieben. Und die beiden gingen auseinander, jeder in eine andere Ecke des Hauses. Doch in der Nacht holte Kosemund sein Moped aus dem Stall, schob es ein Stück in Richtung Landstraße, setzte es in Gang und fuhr trotz der winterlichen Kälte davon. Er hatte nichts mitgenommen, denn er wollte aus seinem früheren Leben nichts haben. Nur die Feldscheune wird er noch ein paar Mal besuchen, heimlich. Ungesehen, denn unter der Scheune, in der halb verschütteten Futterküche lag, kaum zu entdecken von Fremden, seine Bombe. 4 pralle Säcke mit Akten und ein paar Kartons mit anderem Material. In Berlin begann er sein neues Leben in den Lieblingskneipen, ein scheinbar heruntergekommener alter Mann. Aber schon nach einiger Zeit erzählte man sich, es ginge ihm sehr gut. Er sei beinahe ein feiner Herr geworden, hätte eine große Wohnung im Grünen und doch in der Stadt, einen schicken Wagen. Und man könnte ihn am ehesten, wenn man ihn mal brauchen sollte, immer gut gekleidet in den neuen, teuren Lokalen der Innenstadt antreffen. Auch hätte er viele neue Freunde in den besten Kreisen bis hinauf in die Politik. Das erzählte man im Dorf. Andere im Dorf oder sonst wo erzählten anderes. Er sei nach einer ausgedehnten Sauftour zu seiner Johanna zurückgekehrt und hätte sich mit ihr vertragen. Wieder andere behaupten, die wirkliche Wahrheit zu kennen. Und die war so. Vor allen anderen, die hinter dem geheimnisvollen Lastwagen her waren, hat Kosemund ihn der Polizei übergeben. Er hat die Geschichte der Nacht zu Protokoll gegeben. Man hat seine Bemühungen, das Leben des Fahrers zu retten, anerkannt. Und die Akten der Staatssicherheit kamen in die richtigen Hände. Von der Futterküche unter der Feldscheune ist bis heute nichts ans Licht der Welt gekommen. Auch nicht im Birnbaum, wo man sonst recht gut informiert ist. Aber was heißt das schon? Gut informiert. Kosemund. Kriminalhörspiel von Jörg Michael Körbel. Musik: Bernd Jestram und Alexander Krohn. Es sprachen: Kosemund, Klaus Manchen. Johanna, Ursula Karusseit. Dorfpolizist Horst, Karl-Heinz Kuinski. Gummiglatze, Udo Kroschwald. In weiteren Rollen: Timo Dierkes, Roland Hemmo, Bernd Hörnle, Hans-Jürgen Hürrich, Vera Kreier, Shorty Scheumann. Und als Erzähler Jürgen Thurmann. Ton: Thomas Monnerjahn. Technik: Andreas Räder. Regieassistenz: Roman Neumann. Regie: Wolfgang Rindfleisch. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2009.